Abschnitt 10 aus Neue Märchen. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es auf LibriVox.org. Neue Märchen von Paul Reise. Die Mixer. Anfang. An einem schönen, hellen Flusse, mitten im wilden Wald, wohnte der junge Fischer Tobias, weit ab von allen Menschen. Denn zu der nächsten Stadt hatte er 2 Stunden zu wandern, wenn er seine Fische dorthin zum Verkauf trug. Er konnte sich aber von der alten Hütte nicht trennen, die sein Vater hier in der Wildnis gebaut hatte, da er in dem tiefen Wasser reichlicheren Fang machte, als weiter unten am Fluss, wo der Wald sich lichtete und die Gegend wohnlicher war. Beide Eltern waren vor mehreren Jahren gestorben, als der Sohn kaum den Knabenschuhen entwachsen war. Da hatten sich gute Leute in der Stadt des Verwaisten annehmen wollen. Er aber hatte sich eigensinnig dagegen gewahrt und, so übel es anfangs gehen wollte, sein einsames Wesen fortgetrieben, die Netze gestellt und den Überfluss, den er nicht zu seiner eigenen Nahrung brauchte, am Freitag jeder Woche in die Stadt geliefert. Dagegen tauschte er dann etwas Brot und Salz und Butter ein und das wenige, was er etwa an Kleidern und Schuhen brauchte. Denn er ging am liebsten barfuß, und in seinem Walde begnügte er sich mit einem groben Hemd und einer leinernen Hose, die nur bis zu den Knien reichte. Zur Winterszeit, wo er auf seinen Stadtgängen, fuhr er in ein altes Wams, das er vom Vater her noch besaß, und breitete auf dem dürftigen Lager, das mit den Jahren immer zerrissener und härter wurde, eine derbe Decke aus Ziegenfellen über seine jungen Glieder. Von seinen Eltern war er weder zur Schule angehalten noch irgend sonst unterrichtet worden, also dass er mit seinen 20 Jahren von Gott und der Welt nicht viel wusste, auch kein Verlangen trug zu irgendeiner Wissenschaft über sein Tagewerk hinaus. Auf dieses aber verstand er sich meisterlich und zog seine Netze selten heraus, ohne dass es darin von den schönsten Fischen zappelte. Dann konnte er auch stundenlang an einer lichten Stelle am Ufer sitzen, wo der Fluss tiefer ins Land hereintrat und eine kleine Bucht gebildet hatte. Hier war die Welle wie in einem Hafen zur Ruhe gekommen und lag ganz still mit einer blanken, spiegelnden Fläche, so dass man bis zum Grunde hinabschauen konnte. Sich da hinein zu versenken, sei es zum Bade mit dem ganzen Leibe oder mit seinen Gedanken, wenn Träumereien eines ungelehrten Wildlinges für solche gelten konnten, war ihm in seinen müßigen Stunden ein Zeitvertreib, der keine Langeweile aufkommen ließ. Doch fehlte es auch nicht ganz an einem anderen. Etwa 2 oder 3 Bolzenschüsse von seiner Hütte entfernt hauste ein alter Einsiedler, mit dem unser junger Fischer einen kleinen nachbarlichen Verkehr unterhielt. Schon vor 100 Jahren hatte ein anderer Waldbruder diese Stelle im früheren Dickicht sich zu einer frommen Siedelei erwählt, mit großer Mühe aus weit herbeigeschleppten Steinen ein Kapellchen errichtet, daneben ein Blockhäuschen an einen Felsen gelehnt und ringsumher den Wald so weit ausgerodet, dass für einen kleinen Gemüsegarten Luft und Sonne gewonnen wurde. Mit dem Tode dieses Biedermanns war die fromme Gründung in einigen Verfall geraten. Bis ungefähr um die Zeit, wo die Eltern des Tobias sich hier ansiedelten, ein neuer Weltflüchtling sich der herrenlosen Besitzung annahm, die Kapelle vom Zusammensturz rettete, die Hütte ausflickte und das verwahrloste Gärtchen neu anpflanzte. Es war dies ein ehemaliger Kriegsmann, der bei seinen vielen Fahrten und Abenteuern im Sold großer Herren wohl manches Blutige und Gottlose begangen hatte, das auf seine alten Tage ihm das Gewissen ängstigte. Also war er in einen Mönchsorden eingetreten als Pater Peregrinus. Die Tonsur hatte ihm schon die Zeit geschoren. Da sein mächtiger Schädel blank und glatt war wie die Kugel der Fortuna, hatte es aber unter den beständig in dumpfen Zellen hockenden oder in der Kirche psalmodierenden Klosterbrüdern nicht lange ausgehalten, sondern war der geistlichen Haft entsprungen, um sein gottseliges Büßerleben wenigstens in freier Luft zu führen. Die Seelelei am Flusse aber hatte ihn schon um deswillen gelockt, weil in der Stadt jenseits des Waldes das einzige Menschenkind lebte, das ihm von aller Welt noch angehörte. Ein ganz junges Mägdlein, die Tochter seines einzigen Kindes, das er damals nach dem Tode der Mutter sträflich verlassen hatte, um sich seinem Hang nach einem wilden Kriegsleben hinzugeben. Diese seine Enkelin hatte er, als er endlich wieder in seiner Heimat sich umsah, im Dienst bei einer Schneiderswitwe gefunden, wo sie alle häuslichen Arbeiten versah, dazu die Kinder hütete und dann oft bis in die Nacht hinein an der Näharbeit helfen musste. Das gute, muntere Kind hätte sich nichts Besseres verlangt, als dieser Frohne entledigt zu werden, zum Großvater zu kommen und ihn bis an sein seliges Ende zu versorgen. Der Alte aber war dermaßen in seinen Büßerberuf verbissen, dass er sich von dem artigen Geschöpf kurz abwandte und höchstens ihm gestattete, zweimal im Jahr ihn in seiner Siedlerhütte zu besuchen, zu Weihnacht und an seinem Namenstage. Da er sich aller Üppigkeiten und Wollüste streng enthielt, seine Nahrung nur aus dem Gemüsebau zog und kaum freitags sich ein paar Fische vergönnte, durfte ihm das Kind, das ihm gern all sein Erspartes hingegeben hätte, bei diesen Besuchen auch keine kostbaren Geschenke machen, als etwa ein neues Hemd, ein Säckchen mit Gemüsesamen oder eine Düte mit Schnupftabak, die einzige sündhafte Leidenschaft, der er nicht ganz zu entsagen vermochte. Doch freilich, noch eine andere Schwachheit war ihm aus seinem Lagerleben nachgegangen, die Lust am Würfel- und Kartenspiel. Da es ihm aber nicht mehr um schnöden Geldgewinn dabei zu tun war, hielt er es nicht für einen Bruch seines Gelübdes, an den langen, dunklen Winterabenden ein Päckchen unsäuberlicher und halbzerfetzter Spielkarten zu seinem jungen Nachbarn hinüberzutragen und beim Schein des Herdfeuers ihnen die Geheimnisse verschiedener Landsknechtspiele einzuweihen. Außer dieser bescheidenen Unterhaltung, bei der sich der Alte oft erbärmlich wand und wehrte gegen die Versuchung, in lästerliches Fluchen auszubrechen, fand aber zwischen den beiden Nachbarn kein weiterer Verkehr statt. Denn auch das Fischgericht an den Freitagen lieferte der Jüngling schweigend in der Siedlerhütte ab und nahm dagegen die Handvoll Rüben oder zwei Kohlhäupter in Empfang, die der Alte ihm in das Netz steckte. Denn dieser hütete sich wohl, den Sinn des unverdorbenen Knaben durch die Erzählung seiner bunten Kriegsläufte zu vergiften oder ihm gar von seinen böslichen Streichen mit allerlei Weibern zu berichten. Im Stillen verwunderte er sich, dass ein so frisch aufgewachsener junger Mensch in seinen Saftjahren nicht das geringste Verlangen zeigte, sich etwas Liebliches, Langzöpfiges in der einsamen Hütte zuzugesellen. Denn auch bei seinen Marktgängen in die Stadt schien er mit gesenkten Augen an allem, was Weiberröcke trug, vorbeizugehen, da er nie von einem zärtlichen Abenteuer zu erzählen wusste. Und als der Alte ihn ein einziges Mal gefragt hatte, ob er nicht dem Beispiel seines Vaters folgen und eine gute Frau heimführen wolle, hatte er mit über und über erglühendem Gesicht hastig erwidert, diejenige werde er für blöden Geistes halten, die einem unwissenden Tölpel wie er zuliebe ihr junges Leben in dieser Wildnis vergraben möchte. So hatten die beiden ungleichen Nachbarn mehrere Jahre nebeneinander hingelebt, als eines Frühlingsabends, da der Alte sich eben nach seinem täglichen Pensum an Vater Unser und englischen Grußgebeten auf sein Strohlager werfen wollte, der Jüngling noch an seine Tür pochte. Er sagte mit einigem Stocken und Stammeln, dass er komme, dem heiligen Manne eine Beichte abzulegen und zugleich seinen Rat zu erbitten. Als sie nun miteinander auf dem Bänklein vor der Hütte sich niedergelassen hatten und rings im Walde kein Laut sich rührte, nur unfern von ihrem Sitz der Fluss, der mit leisem Rauschen vorüberzog, hub der Jüngling in großer Beklommenheit an, er glaube, er habe sich verliebt, wenn anders man einen Zustand so nennen müsse, wo man beständig eine einzige weibliche Person vor Augen habe und nichts anderes wünsche, als selbige in seinen Besitz zu bringen. Mit diesen Worten habe er das Wesen der Verliebtheit treffend bezeichnet, erwiderte der Alte, indem er sich seine wenigen dünnen Härchen am Hinterkopf kraulte und dann tiefsinnig seinen langen grauen Bart strich. Hierbei aber, fuhr er fort, sei keine Sünde, da der Herrgott selbst zu seinen weisen Zwecken diese Einrichtung getroffen habe. Auch des Tobias Vater habe etwas Ähnliches in sich gespürt, als er seine nachmalige Frau, des Tobias Mutter, kennengelernt. Das sei nur leider ein Unterschied, bemerkte der Jüngling mit einem Seufzer. Seine Mutter sei die christlich getaufte Tochter christlicher Eltern gewesen. Die es aber ihm angetan, sei nie getauft worden. Ja, schlimmer als ein Heidenkind, da sie nicht einmal eine Seele habe. Was er da für Torheit rede. Eine Seele hätten ja, wie manche Kirchenväter behaupteten, sogar die unvernünftigen Tiere, wenn auch keine unsterbliche. Hiervon wisse er nichts, aber seine Mutter habe ihm erzählt, die Wasserweibchen und Nixen hätten keine Seele und könnten einer solchen nur teilhaftig werden, wenn sie einen Menschen liebten und der sie wieder liebe und zu seinem ehelichen Weibe mache. Und da er sich nun in ein solches Fabelwesen vernarrt habe und darauf verzichten müsse, sich eine richtige Frau mit rotem Menschenblut in dieser Wildnis beizugesellen, denke ihr allen Ernstes daran, die Nixe trotz ihres Fischblutes heimzuführen, falls der Pater ihm nicht sage, dass er dadurch sein ewiges Heil verscherzen würde. Der gute Alte, der zwar die niederen Wein empfangen, von den höheren kanonischen Gesetzen aber kaum einen dunklen Begriff hatte, geriet in eine peinliche Verlegenheit. Nachdem er lange gesonnen und durch beharrliches Grauen aus seinem Schädel keine sonderliche Erleuchtung herausgelockt hatte, verfiel er auf eine ausweichende Antwort, indem er sagte, »Zum Heiraten, lieber Sohn, gehören allemal zwei, auch bei so ungleicher Paarung, wie du sie im Sinne hast.« Wie kannst du glauben, dem Wasserwesen werdest du eine Seele in die schuppige Brust einpflanzen, da du nicht weißt, ob es die Bedingung deiner guten Mutter erfüllt und dich wiederlebt? Oh, versetzte Tobias noch tiefer errötend, was seinem hübschen, trübsinnigen Gesicht besonders gut stand. Hierfür habe ich sichere Zeichen. Ihr müsst nämlich wissen, ehrwürdiger Vater, dass ich schon oft, wenn ich meine Narren stromaufwärts lenkte, um oberhalb unter den Stromschnellen die Reusen zu legen, unter mir in der hellen Flut eine schöne, schlanke Nixengestalt habe schwimmen sehen, die zu mir emporschaute und mir zublinzelte. Ich sah auch, dass sie gar keine Schuppenhaut um die Brust hat, sondern bis zum halben Leibe gebildet ist, wie ein menschliches Fräulein, das heißt, wie ich mir es denke, denn ich selbst habe ein solches nur in feinem Gewande gesehen. Sie gefiel mir aber ausnehmend. Auch die untere Hälfte ging nicht in einem Fischschwanz aus, sondern zwei natürliche Beine ruderten flink durch das tiefe Wasser. Nur hier und da glänzte oft daran wie silbergrüne Schüppchen, und die Füße, ja freilich, die waren wie Entenfüße gestaltet. Sie hatte ein so eigenes Lächeln auf den Lippen, dass mir das Herz vor Sehnsucht entbrannte, sie heraufzuholen. Doch immer, wenn ich ihr winkte und mit dem Ruder nach ihr langte oder ein Netz auswarf, zog sie die Brauen feindselig zusammen und schoss in die dunkle Tiefe, dass sie meinen Blick entschwand. Woraus du sehen kannst, mein Sohn, dass sie dir nicht wahrhaft geneigt ist, obwohl freilich auch zuweilen Menschinnen, die man heranlockt, sich zuerst spröde stellen. Einem schlichten Wassergeschöpf aber traue ich dergleichen verschmitzte Tücken und Ränke nicht zu. Und darum ist's besser, sagte der Alte, du schlägst dir diese Verirrung aus dem Kopf. Ich habe es wohl versucht, seufzte der Jüngling, aber es war mir unmöglich. Und denkt, gestern, als ich am Ufer sitze und auf meine Rohrpfeife ein Stücklein blase, taucht sie kaum 20 Schritt vor mir aus dem Wasser auf, schwingt sich auf einen Weidenstumpf, schlägt die Arme unter der weißen Brust zusammen und blickt beständig horchend zu mir hinüber. Zuletzt fängt sie an, aus Schilf und Wiesenblumen sich einen Kranz zu flechten, den setzt sie sich auf den Kopf, von dem die schwarzen Haare ihr weit bis an die Hüften über die Schultern fallen, und dann wiegt sie die Arme gegen mich und lacht über das ganze Gesicht. Als ich aber sacht aufstehe, um zu ihr hinzugehen, runzelt sie wieder finster, fast wie wenn sie mich bedrohte, die Stirn, reißt sich den Kranz von der Stirn und gleitet in den Fluss zurück, wie ein großer Fisch, der sich aus dem Netz gewunden hat. Den Kranz aber habe ich aufgehoben, und hier ist er. Er zeigte jetzt das seltsame, kunstlose Gewinde dem Alten, der es kopfschüttelnd betrachtete, daran roch und dann, wie etwas, das aus der Hölle stammte, auf die Erde warf. »Du siehst, lieber Sohn«, sagte er, »sie will sich nicht fangen lassen. Mag sein, dass du ihr wohl gefällst, wie du ja auch ein stattlicher Bursch bist und einem solchen Teufelsweibe wohl einleuchten magst, aber auf eine ehrbare, eheliche Verbindung steht ihr der Sinn gewiss nicht. Und da ich nur zu oft erlebt habe, dass selbst richtige Evas-Töchter, die etwas von Schlangen- oder Nixenart an sich haben, einem guten Jungen große Not bereiten können und ihn doch nur an der Nase herumführen. Hierbei entrang sich ein tiefer Seufzer der eingeschrumpften Brust des ehemaligen Landsknechts. So kann ich dir nur väterlich raten, dir den ganzen Spuk, hinter dem eine höllische List des Erzversuchers steckt, aus dem Sinn zu schlagen und doch endlich einmal dein Glück bei einem richtigen Menschenkinde zu versuchen. Hiermit stand der Alte auf, zog die Kutte fester um seine Glieder, da ein in der späten Nachtluft fröstelte, gab dem Jüngling seinen Segen und zog sich in die dunkle Hütte auf sein Lager zurück. Tobias aber fand sobald keinen Schlaf. Er wälzte sich auf seinem harten Bette hin und her und grübelte darüber nach, wie er der schönen Undine habhaft werden könne, denn er zweifelte nicht, wenn er sie erst in seiner Macht und sie ihn näher kennengelernt und gesehen hätte, was für ein harmloser Mensch er sei und wie gut er sie halten würde, könne sie in ihrer Sprödigkeit unmöglich verharren, und dann werde sich auch mit der Zeit die Seele bei ihr einfinden, die einer christlichen Ehefrau unentbehrlich ist. Zuletzt, da es schon gegen das Frührot ging, hatte er einen Einfall, der ihm ungemein schlau und hoffnungsvoll schien. Nach dieser glücklichen Eingebung schlief er beruhigt noch eine Stunde und ging dann sofort daran, seinen Anschlag auszuführen. Er verfertigte nämlich ein großes, längliches Netz aus den stärksten Schnüren, die er besaß, weit genug, einen Fisch von 5 Fuß Länge daran zu fangen. Am Ende desselben befestigte er ein Stück Spiegelglas, 2 Handbreit im Geviert, vor welchem seine gute Mutter ihr dünnes Zöpfchen geflochten hatte. Das war so künstlich angebracht, sobald jemand im Netz daran stieß, fiel eine Klappe zu, die den Eingang fest verschloss. Damit aber die Gefangene sich nicht etwa befreien könnte, indem sie die Maschen des Netzes durchbiss, umgab er die ganze riesige Nixenfalle mit festen Drahtreifen und trug sein Kunstwerkchen, als zu dämmern anfing, an die kleine Bucht hinab, wo er den langen Stecken, an dem das Netz hing, sorgfältig mit großen Steinen beschwert, am Ufer befestigt. So erwartete er in glühender Ungeduld den anderen Morgen. Als er denn aber mit klopfendem Herzen beim ersten Tagesschein nach dem Flusse ging, sah er schon von Weitem, wie die Stange sich bog und bebte. Ein Zeichen, dass etwas ins Netz gegangen war und zappelte, um sich zu befreien. Und dann erblickte er wirklich in dem langen, durchsichtigen Gestrick den weißen Leib des gefangenen Schätzchens, das richtig, wie er gehofft, an den Köder angebissen hatte und in die Falle gegangen war, um seine neugierige Lust zu büßen und in dem Spiegelchen sich besser zu beschauen, als bisher in dem unruhig fließenden Wasser möglich gewesen war. Sehr erfreut und doch ein wenig beklommen, lud er sich das schwere Netz auf die Schulter, ohne der Wutblicke und des grimmigen Zähnefletschens zu achten, mit denen die Überlistete ihn begrüßte. Auch hatte er Mühe, den Fang in Sicherheit zu bringen, da die Wilde in ihrem Maschenkäfig sich wie rasend gebärdete und so gefährlich krallte und stieß, immer ganz lautlos, dass er alle Kraft aufbieten musste, sie von der Stelle zu schaffen. In seiner Hütte angelangt, schob er aufatmend den Riegel vor, ließ das Netz auf den Boden nieder und öffnete den Verschluss. Sofort schlüpfte die Nixe heraus, richtete sich auf und versuchte, hastig auf ihren Entenfüßen herumwatschelnd, an den vier Wänden entlang einen Ausweg zu finden. Doch auch die hintere Tür, die in einen Schuppen führte, war verschlossen, und mit dem Brauch eines Riegels war sie nicht vertraut. Zwei kleine schmale Fenster, bei Nacht mit Holzläden verschlossen, erleuchteten den weiten Raum, in welchem durch eine Bretterwand ein Verschlag für die Lagerstätte abgezäunt war. Diese Luftöffnungen aber, zu denen sie sich hinaufklammerte, waren zu schmal, um selbst ihren geschmeidigen Leib durchzulassen. Also war sie nach einiger Zeit des vergeblichen Irrens und Tobens müde und ließ sich mit einem sonderbaren Zischen zwischen den zusammengebissenen Zähnen auf einer alten Truhe nieder, die im dunkelsten Winkel des Gemaches stand, die Arme unter der Brust gekreuzt, aus den Augen argwöhnische Blicke herumschießend, während ihr Atem flog und sie am ganzen Leibe zitterte. Ihr junger Räuber hatte, mitten im Zimmer stehend, ihrem verzweifelten Rundlauf und dem Rütteln an den festen Türen zugeschaut und fing jetzt an, ihr freundlich zuzusprechen, dass sie zwar gefangen sei, er aber nichts Böses gegen sie vorhabe, vielmehr einzig von Sehnsucht nach ihr getrieben, sie in seine Gewalt gebracht habe. Er hoffe, wenn sie den ersten Schrecken verwunden, werde sie sich darein finden, seine Gefährten zu bleiben und mit der Zeit doch eine Seele bekommen, so dass zu ihrem Glück dann nichts mehr fehlen werde. Während sie ihm, ohne sich zu rühren, zuhörte, scheinbar durch seine sanfte Stimme ein wenig gebändigt, konnte er sie mit aller Muße betrachten und fand sie nun noch reizender und freilich auch seltsamer gebildet, als sie ihm von fern erschienen war. Ihr Gesicht war bis auf die etwas geschlitzten Augen und den breiten Mund, aus dem kleine spitze Hechtzähne vorschimmerten, ganz anmutig und wie eines Mädchens von 16 Jahren. Die Öhrchen aber ausgefranst und sehr beweglich, wie auch das gerade stumpfe Näschen bei jeder Erregung mit den blassen Flügeln zitterte. Vom Kinn abwärts war es ein tadellos gewachsener, voll ausgereifter Frauenleib, die Arme sehr rund und die Hände schlank und weiß, die Finger aber durch blass rote Schwimmhäutchen verbunden. Doch glichen die Hände, wenn sie geschlossen waren, immerhin noch zierlichen Frauenhänden, während die Füße in der Tat richtige Entenfüße waren und die schlanken Beine von grünlichen Silberschuppen glänzten. Ob sie seinen tröstlichen Zuspruch verstand, war aus ihrer Miene nicht zu erkennen, und da ihr Zwinger einsah, dass er am klügsten täte, sie eine Weile sich selbst zu überlassen, wandte er sich dem Herde zu, seine Morgensuppe zu kochen, wozu er ein wenig Mehl und Butter in ein Pfännchen tat. Inzwischen hatte sich sein Kätzchen, das beim ersten Anblick des fremden Gastes entsetzt auf einen hohen Schrank geflüchtet war, von der Harmlosigkeit des nackten Fräuleins überzeugt und war sacht wieder herabgekommen, mit erhobenem Schweif und leisem Schnurren die seltsame Erscheinung umschleichend. Zuletzt ermutigte es sich so weit, dass es auf die schuppigen Knien hinaufsprang. Aber ein Stoß mit beiden Händen belehrte es, dass man von solchen Vertraulichkeiten nichts wissen wolle. So zog es sich prustend und den Bart sträubend in sein Winkelchen zurück. Ende von Abschnitt 10, gelesen von Jessi Dessau-Roßlau, August 2024.